Am 6. Dezember wurde in Weißrussland das Gedenkkomitee für Großanführer Genossen Kim Jong-il gebildet. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il sein heiliges revolutionäres Leben und seine unvergänglichen Verdienste durch die Medien breit vorzustellen und politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren.